Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ja, Krähennest hier, Bernd Pirat zusammen mit dem Entropie. Und zwar geht es um die ominösen Begriffe SEA003 und X011, die sich im Nachhinein vom BPT-13.1 als kleine Wundertüte entpuppt haben für viele. Hallo Entropie, stell dich nochmal ganz kurz vor, schon mal für die Zuhörer. Ja, hallo, mein Name ist Thomas, aka Entropie. Ich bin einfaches Basismitglied und ich beschäftige mich schon hobbymäßig lange mit einer Willensbildung in Gruppen und Organisationen. Und die Piratenpartei steht für eine neue Demokratie, ist recht experimentierfreudig und teilweise auch sehr chaotisch. Und ich versuche eben hier der Piratenpartei zu helfen, indem ich neue Mittel oder neue Verfahren einführe, wie sie bessere innerparteiliche Demokratie erreichen kann und das vielleicht auch nach draußen tragen kann. Genau. So, ich möchte jetzt am Anfang sagen, dass damit das auch alle noch hören, bevor sie ausschalten, am 22.05. findet abends noch eine Nachbesprechung dazu statt und gehen wir am Ende genauer darauf auf. Und dieses Gespräch jetzt hier soll so ein bisschen darauf vorbereiten. Ich sag das mal jetzt so ein bisschen ketzerisch. Es wurde sehr viel über die SMV diskutiert am Wochenende. Viele Leute waren am Ende enttäuscht, dass sowas nicht angenommen worden ist. Und jetzt ist dein Antrag angenommen worden. Und ja, eigentlich ist das, was wir wollen, ja damit möglich. Und deswegen jetzt der Part, wo ich das Gespräch mit dir halt gesucht habe, dass du einmal erklärst, was eigentlich wirklich hinter diesem Basisentscheid steht und was damit möglich ist. Ja, also Basisentscheid ist eigentlich der richtige Name, nicht Satzungsänderungsantrag Nummer 3, das können wir bald vergessen. Und die ganze Sache hat eine lange Vorgeschichte, also ich beschäftige mich eigentlich schon über ein Jahr damit und ich kenne die Diskussion mit SMV und Liquid Feedback und habe mir mal überlegt, was sind eigentlich die eigentlichen Kritiken und auch die Wünsche der Befürworter und Gegner davon. Und bin quasi einen Schritt zurückgegangen und habe versucht, eine Lösung zu finden, die die Interessen von beiden Gruppen möglichst vereint und wo vielleicht nicht jede Gruppe 100% bekommt, aber immerhin vielleicht 90-80% von dem, was sie wollen. Und das habe ich in diesem Basisentscheid niedergeschrieben. Und die Idee ist, also eine Form von Beteiligung oder Beschlussfassung außerhalb von Parteitagen zu ermöglichen. Das Problem in der Piratenpartei ist, dass sie mittlerweile recht groß gewachsen ist. Ihre Bundesparteitage sind teilweise bis zu 2000 Personen groß. Und man merkt auf den Versammlungen, dass es teilweise kaum noch vorangeht. Man muss mit so vielen Leuten umgehen, dass man da die Diskussion unterbringt, die Vorstellung unterbringt. Und das ist also organisatorisch ein riesiger Aufwand. Ist auch sehr teuer, so einen Bundesparteitag einzuberufen. So dass man vielleicht 2 Bundesparteitage pro Jahr erreicht. Und auf diesen vielleicht 2 Tagen muss dann praktisch alles behandelt werden, was sich angestaut hat. Das führt zu großem Frust, weil immer wieder etwas runterfällt und weil auch die Anträge kaum noch in ausreichender Zeit besprochen werden können. Deswegen ist es halt sehr sinnvoll, wenn man so eine Möglichkeit hat, auch unabhängig von Parteitagen Beschlüsse zu fassen und auch nicht so weit reisen zu müssen. Also was man an Bundesparteitagen auch sieht, ist, dass sie sehr vom Ort abhängig sind. Die Mitglieder kommen meist dann aus dem Landesverband, in dem das stattfindet und sind dort überrepräsentiert. Das ist für demokratische Willensbildung nicht immer sehr gut oder nicht fair, weil dann ein Landesverband praktisch mehr Macht bekommt, wenn er dort veranstaltet wird. Und ein weiterer Vorteil ist, dass auch der Bundesvorstand selber und nicht immer weiß, was eigentlich die Basis will. Also es gibt manchmal wichtige organisatorische Fragestellungen und dann bleibt dem Bundesvorstand nichts anderes, als eine Umfrage durchzuführen, bei der er nicht weiß, wie repräsentativ sie ist. Also durch so einen Basisentscheid könnte auch der Bundesvorstand eine verbindliche Entscheidung herbeiführen und dann auch mehr das machen, was die Basis will. Ja, du sagtest jetzt, das ist mir so als allererstes aufgefallen, dass du dich ein Jahr damit beschäftigt hast. Aber irgendwie hatte das keiner so auf der Rechnung. Hast du das nicht groß vorher publik gemacht oder war das einfach Überlage von dieser SMV-Entscheidung? Ja, also ich habe das, ich habe auch Vorentwürfe, habe ich ins Liquid Feedback auch reingestellt, aber erfahrungsgemäß ist es, hat so eine Idee im Liquid Feedback keine Chance, weil es eben nicht ja, Liquid Feed oder Liquid Democracy einschließt. Und ich hatte schon zum letzten Bundesparteitag auch eine Vorform eingebracht, den Mitgliederentscheid, den ich mittlerweile weiterentwickelt habe. Ich hatte dort viel positives Feedback bekommen, aber der Antrag kam natürlich nicht dran und konnte deswegen auch nicht ja, noch mehr öffentlich gemacht werden. Also ich habe das Ganze auch in Bayern immer wieder mal eingebracht. In unserem Kreisverband haben wir das schon eingeführt. Und das ist halt so, wenn alle über SMV reden und man will etwas anderes, dann geht es komplett unter. Gut, dann sagt sie jetzt halt Beschlussfassung außerhalb von BPTs über das Jahr hinweg. Wie genau funktioniert das mit deinem Antrag? Also ich kann mal kurz sagen, was man überhaupt damit beschließen kann oder was man nicht verbindlich beschließen kann. Also es gibt zunächst mal die Ebene eines verbindlichen Beschlusses, also an den zum Beispiel der Vorstand gebunden ist oder was zum Beispiel in die Satzung aufgenommen werden kann. Mit so einem Basisentscheid kann man keine Satzungsänderung beschließen. Man kann auch nicht wirklich das Programm verbindlich ändern. Man kann keine Vorstandswahlen durchführen oder Wahlen von sonstigen Organen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Also das ergibt sich allein aus dem Parteiengesetz, was diesen sogenannten Parteitagsvorbehalt hat, der noch aus einer Zeit stammt, in der man einfach annahm, dass Parteien niemals solche großen Mitgliederversammlungen haben. Und der sollte eigentlich den Parteitag davor schützen, dass zum Beispiel ein Vorstand die Aufgabe an sich reißt, dass er die Satzung ändern kann. Es gibt aber auch im Parteiengesetz die Urabstimmung, die ist verpflichtend vorgesehen und die muss zumindest dann zum Einsatz kommen, wenn sich eine Partei auflöst oder verschmelzen will. Und die kann natürlich auch für weitere Beschlüsse gelten. Dieser Basisentscheid ist genau eine solche Urabstimmung und erlaubt uns, politische Positionen zu beschließen, sonstige Beschlüsse durchzuführen, aber auch Wahlen von Personen, die jetzt nicht unbedingt im Organ sitzen. Also sagen wir mal, Themenbeauftragte oder sowas. Und auch wenn es rechtlich nicht zulässig ist, ja, so Programm zu beschließen, ist es ja politisch gesehen eigentlich irrelevant. Denn dieser Basisentscheid ist so gestaltet, dass er eine viel größere demokratische Legitimation als im Bundesparteitag haben soll. Es sind nämlich die gleichen Teilnehmer, die auf dem Bundesparteitag anreisen können im Basisentscheid auch teilnehmen. Der Unterschied ist aber, dass eben die Leute viel weniger oder vielleicht auch gar nicht anreisen müssen. Also der Teilnehmerkreis ist eigentlich letzten Endes viel größer. Zweitens ist durch die größere Zeitspanne auch gewährleistet, dass man diese Anträge besser ja, debattieren kann und sich vorbereiten kann und dass somit auch ja, besser vorbereitete Beschlüsse zustande kommen. Das heißt, wenn man so eine politische Position beschließen würde, hätte sie wahrscheinlich noch einen viel größeren Wert als ein Programmbeschluss eines Bundesparteitags, weil er eben viel mehr Leute einbezieht und eben nicht mal gerade durchgewunken wurde. Und politisch gesehen ist es also viel bedeutender, ob man sagt, ja, 15.000 Piraten haben das beschlossen oder ein Bundesparteitag mit 1.000 Personen hat es mal eben bei durchgewunken. Also diese rechtliche Verbindlichkeit ist da gar nicht so wichtig. Politische Position bedeutet halt aber auch, dass es dann ins Wahl- und Grundsatzprogramm geschrieben werden kann. Oder ist das dann mehr wie Positionspapiere? Also rechtlich gesehen, man könnte auch sagen, wir führen eine Basisbefragung durch. Das ist dann quasi die unverbindliche Form. Da könnte man dem Bundesparteitag empfehlen, etwas ins Programm zu schreiben. Und es wäre dann höchstwahrscheinlich, dass dann der Bundesparteitag beim nächsten Mal, wenn er sich trifft, genau das durchführt. Aber es ist an sich nicht notwendig. Es reicht eigentlich, genau diesen Inhalt zu beschließen und zu sagen, das ist eben die Parteimeinung. Und so könnte man das dann auch veröffentlichen. Für die Öffentlichkeit ist es eigentlich vollkommen egal, ob man eine Position jetzt mit einer Zweidrittelmehrheit beschließt und ob man das rechtlich verbindlich macht oder nicht. Es ist wesentlich bedeutender, ob die Partei dahinter steht. Und das ist auch die Grundidee dahinter. Es soll ein Verfahren gefunden werden oder dieser Basisentscheid soll ein Verfahren sein, was die Basis wirklich akzeptiert, wo es ein einen fairen demokratischen Prozess gibt, an dem wirklich jeder, der teilnehmen will, auch teilnehmen kann und auch jeder genügend Zeit hat, sich vorzubereiten. Gut. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, es wird immer gesagt, Urnenwahl. Wir sind auch bei uns direkt am ersten Tag nach der Sitzung im KV angefragt worden, wie man sich da für die Urnenwahl registrieren kann. Aber die Piraten wollen das ja online machen. Geht das mit deinem Antrag? Genau. Also dieser Antrag ist so gestaltet, dass die Satzung zunächst erstmal nur die Anforderungen festlegt, die grundlegenden Anforderungen an so einen demokratischen Prozess. Und dazu gehört eben auch, wie abgestimmt werden kann. Und zwar ist da nicht festgelegt, dass es online oder sonst wie geschehen muss, sondern es gibt erstmal zwei Formen. Die eine ist die pseudonyme Abstimmung, die andere ist die geheime Abstimmung. Die pseudonyme Abstimmung ist quasi das Gegenstück zur offenen Abstimmung auf dem Bundesparteitag, weil es dort so ist, dass man zwar theoretisch auch jeden Einzelnen oder die Stimmabgabe jedes Einzelnen erfassen könnte, aber in der Praxis sieht man bestenfalls, wie der am Tisch noch abstimmt und vergisst es auch schnell wieder. Das ist also nur eine Variante, die man durchführen kann, wenn eigentlich niemand widerspricht und wenn nicht eine Minderheit sagt, wir wollen jetzt geheim abstimmen. Und dann gibt es die geheime Abstimmung, die kann ausschließlich offline geschehen, weil sie viel höhere Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit stellt. Und das wäre dann eine Urnenabstimmung, die nur dann zum Einsatz kommt, wenn eine Minderheit das beantragt, also so wie auch im Bundesparteitag. Und um auch die Allgemeinheit zu gewährleisten, also dass auch wirklich jeder teilnehmen kann, ist natürlich dann auch in einzelnen Fällen die Briefwahl gestattet. Also das ist wie bei Volks- oder Bürgerentscheiden oder auch bei öffentlichen Wahlen, wo auch nicht jeder zur Urne kommen kann. Und deswegen gestattet man dann in dem Fall die Briefabstimmung. Gut, ich sag mal, dieses Geheim versus Online war ja auch ein sehr großer Knackpunkt, der immer wieder diskutiert wird. In dem Zusammenhang wurde halt gesagt, man muss mit Klarnamen online abstimmen, muss zuzuordnen. Wie sieht das hierbei aus? Du sagtest ja gerade, man kann ohne machen. Ohne läuft ja so ab wie eine normale Wahl, sage ich mal. Aber wenn man das online macht, wäre das mit Klarnamen oder mit Pseudonym oder anonym? Also hier wäre das eindeutig Pseudonym. Und zwar nicht mit Klarnamen, sondern sogar in dem Fall mit Einzeltoken. Also das heißt, bei jeder Abstimmung hat man ein anderes zufällig generierten Code, mit dem man seine eigene Stimme im Ergebnis überprüfen kann. In der Abstimmung wäre, am Ende der Abstimmung würden alle Stimmen veröffentlicht werden. Das heißt, Token und was die Person dann abgestimmt hat. Und jeder könnte überprüfen, ob sein Token mit der richtigen Stimme erfasst wurde. Der Unterschied zu bisherigen Ansätzen ist noch zusätzlich, dass jede Person auch bei der Stimmabgabe sofort einen Nachweis bekommt, wie er abgestimmt hat, einen signierten Nachweis. Und das ist eigentlich seine Quittung oder sein Beleg, der maßgeblich ist. Es kann nämlich so sein, dass jemand abstimmt und dann wird das Ergebnis falsch erfasst. Dann könnte er mit diesem Nachweis das Ergebnis anfechten und könnte sagen, ich habe aber tatsächlich anders abgestimmt. Hätte man diesen Nachweis nicht, wäre es so, dass dann eigentlich jeder das Ergebnis anfechten könnte, weil er sagte, ja, ich habe aber anders abgestimmt und mir passt das Ergebnis nicht. Und man hätte einfach keinen Beweis dafür. Dieser Nachweis ist auch sinnvoll, wenn jemand für mich abstimmt, obwohl ich das gar nicht will. Wenn er zum Beispiel meinen Token geklaut hat oder mein Passwort. Und dann wüsste ich sofort, dass jemand für mich abgestimmt hat und könnte sofort mich melden und das rückgängig machen. Das ist also ein Punkt, der bei bisherigen Ansätzen noch gar nicht berücksichtigt wurde. Mehr ins Detail will ich jetzt nicht unbedingt gehen. Also wir haben da ein weitergehendes Sicherheitskonzept und Kryptografie dabei. Das ist dann eine sehr technische Diskussion, die wird bei dem 22.05. wird es dann diskutiert, wie man das durchführen könnte. Ihr habt also schon im Prinzip ein komplettes Konzept für die Online-Abstimmung aufgesetzt. Wir haben sogar mehrere Konzepte. Also man kann es beliebig komplex machen, sollte dabei aber auch immer beachten, dass es auch für die Benutzer noch einfach benutzbar ist. Also wir bewegen uns immer in gewissen Grenzen oder müssen immer irgendwo Abstriche machen. Man kann nie alles auf einmal bekommen. Man findet nicht die optimale Lösung. Sondern wir müssen dann gucken, was sowohl barrierefrei ist, was sicher ist. Und letztendlich wollen wir das Vertrauen auch in Online-Abstimmungen erhöhen. Aber Man muss ganz klar sagen, Online-Abstimmung ist immer manipulationsgefährdeter als geheime Abstimmung, also als Urnenabstimmung. Und wenn jemand wirklich Zweifel hat, dass da irgendwie etwas manipuliert werden würde, sollte er auch für eine geheime Abstimmung oder sollte eine geheime Abstimmung beantragen. Okay. Kommen wir zu einem letzten Punkt, einem von diesen sehr hohen Knack- und Streitpunkten. Delegation. Ist das bei euch vorgesehen? Kann man das vorsehen oder hängt das also wirklich auch von dieser Umsetzung ab? Also zunächst mal ist es in der Satzung extra ausgeschlossen. Das ist aber gar nicht so schlimm, wenn man sich genau überlegt, was eigentlich der Grundgedanke hinter den Delegationen ist. Viele Leute sagen, ich vertraue gewissen Personen, dass die schon das Richtige machen und ich würde sowieso so abstimmen wie sie. Wenn man jetzt den bisherigen Ansatz von Liquid Democracy verwendet, ich nenne es mal das Berliner Modell, das besteht aus Stimmrechtsübertragung bzw. Delegated Voting. Das heißt, man bestimmt, wer für einen stimmen kann und kann möglicherweise noch, dieser kann auch die Stimme noch weitergeben. Der Punkt ist, dass man das Ganze auch umdrehen kann. Man kann sagen, ich lasse erstmal die andere Person unverbindlich abstimmen und guck, was er abstimmen würde und übernehme dann das, was er abgestimmt hat, in meine Abstimmung. Also ich führe letzten Endes nur das aus, was mein Vertrauter ohnehin machen würde. Und wenn man das so macht, vermeidet man eine ganze Reihe von Problemen. Man kann das überall anwenden. Also diese sogenannten Abstimmungsempfehlungen könnte man auch in öffentlichen Wahlen oder auch in Bürger- oder Volksentscheiden verwenden. Und hat nicht das Problem, dass man, also wie bei Stimmrechtsübertragung, erfassen muss, wer wem welche Stimme gegeben hat. Und man ist also dadurch auch nicht auf Online-Verfahren angewiesen. Man könnte das sogar bei geheimen Abstimmungen verwenden. Das heißt, der einzige Unterschied für jemand, der bisher Liquid Democracy oder Liquid Feedback verwendet hat, wäre, dass er zunächst mal wie in einer ersten Kammer eine Abstimmung abwartet von seinen Vertrauten oder von seinen Delegierten und dann am Ende guckt, ja, was haben die denn in den einzelnen Abstimmungen abgestimmt und im einfachsten Fall das einfach in die endgültige Abstimmung überträgt und damit selber seine Stimme abgibt. Er kann aber natürlich dann auch sagen, ich würde in diesem Fall nicht so abstimmen wie mein Vertrauter und dann auch natürlich die Stimme anders abgeben. Und im Prinzip ist jeder immer noch selbstverantwortlich für seine Stimme und muss selber gucken. Und ich sag mal, muss sich auch für die Demokratie anstrengen, in Anführungsstrichen. Genau, und das wird auch erleichtert, indem diese Abstimmungen nur regelmäßig stattfinden, also gebündelt sind. Man hätte dann Abstimmungen mit einem Mindestabstand von 4 Wochen. Und es sollten auch nicht allzu viel Abstimmungen auf einmal sein, weil man eben die Mitglieder nicht überfordern kann. Also steht momentan eine Richtlinie von 20 Abstimmungen pro Termin fest, aber im Einzelfall kann natürlich der Vorstand oder die Verantwortlichen, die das durchführen, auch sagen, das ist so dringend, wir sollten noch ein paar mehr aufnehmen. Ja gut, das war auch so ein Knackpunkt, den ich heute auf Twitter schon gelesen habe, dass es da dann halt diese Gruppe von Menschen gibt, sage ich mal, die aussucht, was zur Abstimmung kommt. Und dass das dann natürlich ein starkes Machtpotenzial wäre. Ja, also darauf wurde geachtet. Es ist so, dass man einfach nicht alles in einer Geschäftsordnung oder in festen Prozessen festschreiben kann. Es gibt immer Ermessensspielraum. Man kann nie so wirklich, sagen wir mal, technisch festlegen, ob etwas konkurriert oder nicht. Das müssen immer Menschen machen. Es ist auch so, dass es nicht sinnvoll ist, fixe Termine festzuschreiben, wenn zum Beispiel dann ein Termin in eine Hauptferienzeit fällt. Und stattdessen sollten dann diese Vertrauenspersonen, die das organisieren, sollten eben die Freiheit haben zu sagen, wir verschieben den Termin zum Beispiel um 2 Wochen, weil das dann für die gesamten Bundesmitglieder geeigneter ist, weil dann viel mehr Leute teilnehmen können. Also diese Flexibilität wird dadurch eingebaut und es sollen diese Verantwortlichen, die das durchführen, sollen letztendlich auch dann gewählt werden. Das kann also später auch über einen Basisentscheid geschehen. Sie können auch abgewählt werden, wenn man das Vertrauen nicht mehr hat. Aber wir brauchen auf jeden Fall Leute, die einfach Entscheidungen treffen, die nur Menschen treffen können. Gut, ich möchte jetzt auch nicht weiter eingehen, die Ideen in den Raum schmeißen, aber wir machen ja nur so eine kleine Vorbesprechung, die auch schon länger dauert als geplant, aber ist ja immer so. Abschlussfrage. diese ganzen Sachen, Urnenabstimmung, Online-Voting und so weiter und so fort, ab wann können wir das durchführen? Wäre die Piratenpartei jetzt in der Lage, eine Basisentscheid durchzuführen, oder müssen wir erst noch irgendwas machen, bauen, beschließen? Ja, also zunächst müssen wir die ganzen Prozesse drumherum aufbauen. Das ist sozusagen wie auch ein Bundesparteitag, der steht in der Satzung drin, aber um so etwas durchzuführen, muss man enorm viel Organisatorisches betreiben. Man muss sich darum kümmern, dass die Mitglieder akkreditiert werden. Man muss sich darum kümmern, dass die Stimmzettel, was auch immer, ausgedruckt sind oder alles vorbereitet ist. Und das versuchen wir jetzt gerade. Also ich sammle gerade mit Piraten, die mithelfen, die bereit sind, sich um verschiedene Aufgaben zu kümmern und diese Prozesse zu entwickeln. Also dazu gehört zum Beispiel das Online-Tool. Da gibt es schon einige, die in Entwicklung sind oder auch sogar schon fertig. Es gibt dann Prozesse, die wir absprechen müssen, wie zum Beispiel die Leute akkreditiert werden können. Und das ist also ein Prozess, der wird noch etwas Zeit brauchen. Das ist momentan nach 2 Tage nach dem Beschluss einfach zu früh, etwas zu sagen zu können. Aber unser Ziel ist, das möglichst bald durchführen zu können. Mein Wunsch wäre sogar möglicherweise noch einige Wahlprogrammbeschlüsse, die Anträge, die runtergefallen sind vom Parteitag, nachträglich noch beschließen zu können, so dass wir noch vor der Bundestagswahl einfach mal symbolisch so etwas durchführen und zeigen, wir nehmen das ernst. Okay, ich halte es jetzt mal an dieser Stelle fest. Du hast gerade gesagt, dass du hoffst, schrägstrich davon ausgehst, dass wir bis zur Bundestagswahl oder vor der Bundestagswahl noch online eine Entscheidung herbeiführen können. Ja, das ist wäre mein Ziel. Okay, das müssen wir jetzt nur der Presse verkaufen, aber das kriegen wir hin. Apropos Presse verkaufen, du hast eine Pressemitteilung dazu im Entwurf geschrieben, den Link packe ich hier unten runter, könnt ihr euch durchlesen, ist ein Wiki-Link, ich denke, da wird dann am Ende die fertige Version stehen. 22.05. geht das Ganze, worüber wir gerade gesprochen haben, in die intensive Diskussion, das sollte ja nur zur Vorbereitung sein. Und ich danke dir vielmals, dass du die Zeit genommen hast und dass du auch diese Arbeit gemacht hast, das für die Piraten zu entwickeln. Danke, gern geschehen. So, bevor ich jetzt aufhöre, das habe ich vergessen, möchtest du den Leuten da draußen noch irgendwas sagen? Ja, ich würde mich freuen, wenn sich viele daran beteiligen, das konstruktiv zu gestalten und etwas anzupacken, auch wenn sie möglicherweise nicht genau das bekommen haben, was sie wollten, auch wenn sie jetzt nicht ihre SNV bekommen haben, in genau der Form, in der sie wollten. Aber es ist ein Start und lasst uns das gemeinsam verbessern und ausprobieren. Super. Entropie, danke, dass du die Zeit genommen hast. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.